Ja, Sozialabbau ist eine üble Sache. Die Maschen werden größer, das haben bestimmt schon viele Leute gemerkt. Wir sind die Tischlerei Leschitzki aus Lüneburg und fangen an mit dem alten Mann. Das ist ein Lied über einen Mann, der vor dem Supermarkt sitzt und ein Schild in der Hand hält. Jeden Tag, keiner weiß, woher er kommt, ob er je was anderes hat. Und er hält jedes Wetter aus, alle denken, das ist sein Zuhause. Machst du mich laut auf dem Monitor, bitte? Warum hat der so viel Zeit? Fragen sich die Leute, ist das etwa nein? Hat er kein Gewissen, das gehört seit jeder Zeit? Ärgern sich die Leute, ist das etwa nein? Vor dem Supermarkt sitzt ein alter Mann. Vor dem Supermarkt hält er ein Schild in der Hand, die Farbe längst verblichen. An der Zeit. Es ist kaum noch lesbar und doch war da immer Sinn. Yes, die Angst ist halt euch ein Blatt, frei vergesst die Angst. Schalt euch hier im Blatt, frei vergesst die Angst. Schalt euch hier im Blatt, frei vergesst die Angst. Schalt euch hier im Blatt, frei vergesst die Angst. Schalt euch hier am Platz, schreit vergesst die Jahr. Schalt euch hier am Platz, schreit vergesst die Jahr. Schalt euch hier am Platz, schreit vergesst die Jahr. Schalt euch hier am Platz, schreit vergesst die Jahr. Schalt euch hier am Platz, schreit vergesst die Jahr. Schalt euch hier am Platz, schreit vergesst die Jahr. Schalt euch hier am Platz, schreit.